Bitte für alle. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich da sein darf. Es freut mich richtig, hier mal sein zu dürfen bei euch. Genau. Ich habe gerade gesagt, in Hamburg war ich vielleicht vor 20 Jahren mal wieder. Aber ja, hier war ich noch nie und deswegen freut es mich umso mehr, dass ich hier sein darf. Dankeschön. Genau, und wir hatten schon, der Herr hat so auch vorbereitet, ja, mit seinem Frieden, in seiner Ruhe, in seiner Liebe, ja. Also ich glaube, wenn wir in die Welt rausschauen, da ist genug los, ja, was du sagen kannst, das ist jetzt nicht ganz so toll. Umso mehr ist es, dass wir, ja, umso mehr leuchten, umso mehr voller Freude, umso mehr voller Liebe und das auch weitergeben dürfen. Genau, und da möchte ich euch heute einfach den ein oder anderen Schlüssel mitgeben, der auch mir persönlich geholfen hat. Genau, Gott sind viele Sachen wichtig, ja, er hat uns einen Auftrag gegeben, wir sollen das Evangelium verkünden, wir dürfen Kranke heilen, wir dürfen Tote auferwecken, ja, wir dürfen Dämonen austreiben und wir dürfen einander lieben. Aber ich glaube, um das, dass das alles funktioniert, ja, gehört ein Schlüssel da dazu. Und ich komme heute, ohne viel drum rumzureden, gleich mal auf den Schlüssel, ja, und den werden wir so ein bisschen noch ausarbeiten. Und zwar Matthäus 5, Vers 3, und zwar aus der Amplified-Übersetzung. Da heißt es, gesegnet, glücklich, beneidenswert und geistlich wohlhabend, also mit Lebensfreude und Zufrieden, in Gottes Gunst und Heil, ungeachtet ihrer äußeren Umstände, sind die Armen im Geiste. Halleluja. Ja, und die Armen im Geiste ist nicht, dass du jetzt doof bist oder irgendwie sowas, ja, sondern die Armen im Geiste sind die Demütigen, die sich selbst als unbedeutend einstufen, also das ist alles die Übersetzung noch, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das heißt, die erkennen, dass sie vor Gott nichts vorzuweisen haben und daher alles von ihm erwarten. Denn ihnen gehört das himmlische Königreich. Und ich habe einen Schlüssel für mich gefunden, der für mich lebensverändernd auch mit war. Und das heißt, ich kann nichts, aber Gott kann alles durch mich. Ja? Und dieser Schlüssel hat viele Effekte gehabt. Der eine Effekt ist, dass ich jetzt hier stehen darf und predigen darf vor euch. Ja, könnte auch sein, ich hätte jetzt Angst davor oder irgendwie sowas. Das andere ist aber auch, es ist eine gewisse Leichtigkeit in mein Leben gekommen. Ja, es ist, ich muss es nicht mehr tun aus meiner Kraft, sondern Gott hat einen Plan für mein Leben. Gott hat einen Plan für dein Leben. Ja, das steht einfach so im Wort Gottes drin. Du bist nicht durch Zufall in dieser Zeit, sondern du bist genau jetzt in dieser Zeit, weil Gott dich genau jetzt zu dieser Zeit haben möchte. Und du bist auch nicht durch Zufall hier, sondern Gott wollte dich auch jetzt hier haben. Ja, sonst wärst du wahrscheinlich nicht hier. Außer deine Frau hat dich gezwungen. Nein, Spaß. Aber es gehört einfach eine gewisse Kapitulation vor Gott. Ja? Kapitulieren vor Gott ist ein großer Schlüssel, um zu sagen, Jesus, du hast es am Kreuz vollbracht, ja? Du hast alles getan am Kreuz. Ich kann da nichts mehr draufsetzen, aber ich kann unter dein Wort gehen, ja, demütigen vor Jesus. Demütigen vor Jesus heißt nicht, dass du bettelarm durch die Straßen ziehen musst und sagen musst, ich bin der Schlechteste und mir geht's so schlecht und alles ist schlimm in meinem Leben. Das ist nicht kapitulieren. Das ist auch nicht, ja, mit Armut im Geist gemeint, sondern Armut im Geist heißt, ich bin nicht Besserwisser. Ich sag nicht, ich kann's besser wie du, Jesus. Ich mache jeden Tag es noch mal besser wie du, sondern kapitulieren im Geist heißt, ja, das Wort Gottes ist die Wahrheit und ich bringe mich drunter, ich bringe mich unter die Kraft dieses Wortes. Ja, das ist Demütigen unter das Wort Gottes. Das ist Demütigen unter Jesus. Weißt du, Jesus möchte nicht, dass es dir schlecht geht. Es ist niemals sein Plan gewesen, dass es dir schlecht geht. Es ist niemals sein Plan gewesen, dass du Mangel erleiden musst, Armut erleiden musst oder was auch immer. Das Einzige, was im Wort Gottes drinsteht, was du erleiden musst gegebenenfalls, ist Verfolgung. Ja? Das ist letztendlich das, was Jesus gesagt hat, okay, das kann passieren hier, ja, das kann passieren. Aber gleichzeitig hat er auch gesagt, hey, ich bin dein Versorger. Ich sorge für dich. Ich lass dich nicht allein. Ich lass dich nicht aus meinen Augen. Ich bin da bei dir. Ja, ich bin da bei dir. Und alles, was ich in deinem Leben, was oder was ich mit dir vorhabe, ja, das muss nicht aus deiner Kraft, aus dir herauskommen, sondern lass mich durch dich wirken. Und wie gesagt, also für mich war es wirklich ein großer Schlüssel, weil ich bin dann so ein Typ, ich mache dann gerne, ja, und fange dann halt an und dann geht's los, ja, ohne zu gucken, was ist links und rechts, sondern einfach mal los, ja, und so läuft man gegen die Wand. Ja, ist mir jetzt nicht nur einmal passiert, ja, also ich bin schon mehrmals gegen die Wand gelaufen, ja, ich bin schon mehrmals hingefallen. Und Gott war gnädig und Gott ist immer noch gnädig. Gott ist auch bei dir gnädig, falls du dich jetzt da damit identifizieren kannst. Aber ich habe einfach gelernt, das tut weh, ständig gegen eine Wand zu laufen, hinzufallen, wieder aufzustehen. Ja, das ist nicht so angenehm. Ich habe einen angenehmeren Weg gefunden. Einfach mal zu sagen, Herr, was ist denn heute dran? Herr, was tun wir denn heute? Herr, ist es überhaupt der richtige Weg? Herr, helf du mir, den richtigen Weg zu gehen, ja? Herr, was hast du heute, was weiß ich, geplant? Wie soll man das machen? Wie soll man jenes machen? Einfach mal den Herrn mit einbeziehen ins Leben, klappt gleich mal viel besser, ja? Dann läuft man nicht links lang und der Herr sagt, oh, rechts, rechts, rechts, und du so, oh, links, links. Nein, wisst ihr, das irgendwann kommt der Punkt, wenn wir außerhalb von seinem Plan gehen, ja, dann wird's schwierig. Dann wird's komplett schwierig für dich selber. Und ich sag's auch ganz ehrlich, ich bin schon öfters an dem Punkt gewesen, wo es schwierig war. Ja, die meisten kennen ja meine Geschichte schon. Ich will jetzt nicht nochmal alles erzählen. Deswegen auch andere Sachen kann ich erzählen. Ja, ich bin schon oft kurz vorm Burnout gestanden, weil es einfach hart war. Ja, weil es einfach zu viel war, weil ich nicht mehr wusste, wo oben und unten ist, weil einfach so eine Mauer vor mir war. Und ich habe dann zu Gott gesagt, Herr, wie, was, wo? Ja, vielleicht bin ich falsch abgebogen. Ne? Und Gott ist einfach gnädig. Ja, wenn wir dann zum Herrn kommen und sagen, Herr, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr weiter, ist es der Letzte, der dann sagt, nee, falsch abgebogen, dein Problem. Nein, er nimmt dich an der Hand. Er nimmt dich an der Hand, er zieht dich wieder hoch und sagt, komm, weiter geht's. Jetzt gehen wir mal meine Richtung, dann gucken wir, was da passiert. Ja, jetzt gehen wir mal meine Richtung, jetzt machen wir es mal so, wie es ich machen würde. Und glaubt mir, der Herr hat bessere Wege, als du dir jemals ausmalen kannst. Der Herr hat Möglichkeiten, von denen du nur träumen kannst. Das könntest du dir nie im Traum vorstellen, ja? Niemals nicht. Ich hätte es mir nie im Traum vorstellen können, um jetzt doch nochmal drauf zu kommen, dass ich 8 Jahre, nachdem der Arzt zu mir gesagt hat, du hast noch 6 Monate zu leben, ja, nachdem ich 8 Jahre hier jetzt stehen darf, vor euch und predigen darf, ja. Ich hätte es mir nie vorstellen können, dass der Herr ich war in Schulden von über 750.000, wie er das hinkriegt, ja, ohne eine Privatinsolvenz. Ich hätte es mir nie vorstellen können. Aber er kann's. Und du bist heute sicherlich auch mit irgendwelchen Sachen hierher gekommen, wo du sagst, da läuft's vielleicht noch nicht so rund, ja? Da brauche ich vielleicht noch einen Schub. Ich sag dir, der Schub ist Jesus. Der Schub, den du brauchst, ist Jesus. Er ist sein Wort, Ja, er ist sein Wort. Fang an, über deine Situation das Wort Gottes zu proklamieren. Fang an, dich unter das Wort zu bringen, ja, unter diesem Wort zu gehen. Da fällt mir immer wieder das Beispiel auch ein, wo Jesus auf dem Wasser ging. Ja, und dann saßen die Jünger im Boot und dann kam Petrus und hat gesagt, ja, Herr, bist du's, ja, und wenn du's bist, ja, dann sag, dass ich aufs Wasser auch gehen soll. Also war jetzt nicht ganz so, aber so, also war jetzt nicht wortwörtlich, aber so im Sinne, ja, und der Herr hat gesagt, komm aufs Wasser. Wisst ihr, Petrus hätte können auch einfach aufs Wasser gehen. Ja, er hat gesagt, Jesus, ja, ich bin's, ja, und jetzt gehe ich einfach mal raus. Nein, er hat auf sein Wort gewartet und auf sein Wort hin hat er gehandelt. Ja, und das dürfen wir auch immer mehr lernen, ja. Wir sollten nicht im Voreifer einfach mal lospreschen, ja, sondern wir sollten einfach auch mal fragen, Herr, auf dein Wort hin, ja, was sagt denn auch dein Wort? Ja, platzierst du dein Wort immer wieder im Alltag oder lebst du so, wie du denkst, ja? Und ich bin ganz ehrlich, ich oute mich, ja, vor euch allen, ja. Ab und zu holt mich der Alltag ein und ich lebe einfach meinen Alltag in diesem Tag und denke mir am Abend, Mist, irgendwie hast du was verpasst, ja? Irgendwie fehlt doch was. Jesus möchte Teamwork. Jesus möchte Gemeinschaft. Er möchte das Beste aus deinem Tag herausholen. Es gibt keinen schlechten Tag bei Jesus. Es gibt es nicht. Egal wie die Umstände sind. Und glaubt mir, ja. Also, vor 8 Jahren, wenn du mir das erzählt hättest, ja, dann hätte ich gesagt, was will der da vorne? Ja. Der kennt meinen Umstand nicht. Der kann da locker reden da vorne, ja. Aber rückblickend. Wirklich rückblickend. Bin ich sogar froh, durch die Schule gegangen zu sein. Weil nur so kann ich es euch weitergeben. Nur so kann ich euch ermutigen. Es gibt kein Unmöglich bei Gott. Bei ihm ist alles möglich. Alles. Alles. Amen. Und deswegen ist es so wichtig, ich bin gerade ein bisschen abgewichen von meinem Konzept, deswegen ist es so wichtig, zu kapitulieren vor ihm. Wir denken immer wieder, ich predige immer wieder für mich selber. Also wenn ihr mich predigen hört und denkt, der redet da ja, der kann alles perfekt, vergiss es, ja, vergiss es. Ich predige genauso zu mir, wie ich zu dir predige, ja, und ich bin genau in dieser Schule drin, wie du drin bist, ja. Wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und wir werden immer mehr verwandelt. Also glaub nicht, dass der jetzt da vorne steht, keine Fehler macht, vergiss es, ja. Vergiss es. Ich habe genauso die Gnade notwendig, ich habe genauso Gott notwendig, ich habe es noch mehr notwendig wie wahrscheinlich viele von euch, ja. Ich habe es einfach komplett notwendig. Aber ich habe eins gelernt. Ich kapituliere vor Gott. Ich sag, hey, ich kann es einfach nicht mehr. Ich schaffe es nicht mehr. Ich brauche dich so, so, so sehr. Ich brauche dich wie die Luft zum Atmen. Ich brauche dich einfach, ja. Und es tut mir dann immer schrecklich leid, wenn ich es wieder vergessen habe im Alltag und so weiter. Ja, weil ich brauche ihn doch so sehr. Aber trotzdem ist er gnädig, ja. Und sagt, komm, klappt immer besser, ja. Wird immer besser mit dir. Und weiter geht's. Du kannst aber nur vor jemandem kapitulieren. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wo du der Überzeugung bist, ja, dass er es auch gut mit dir meint. Also wenn du vielleicht heute noch hier sitzt und du bist der Meinung, Gott ist vielleicht doch nicht so gut, ja, oder du bist der Meinung, bei dir macht er eine Ausnahme, dann wird's nämlich schwierig zu kapitulieren. Weil kapitulieren heißt letztendlich Vertrauen. Ich vertraue jemand, ja, und Gott möchte letztendlich Vertrauen, Glaube ist das Gleiche. Gott möchte 100%iges Vertrauen haben. Ja? Und da darfst du die Einstellung haben, wer ist Gott letztendlich? Was ist Gott letztendlich? Und im Wort steht, Gott ist Liebe. Und wenn du mal durchliest, wie Gott liebt, ja, dann ist er nicht so, wie die meisten Menschen lieben. Und wenn du dann dem krumm kommst, ja, dann, oh, ich hab's doch gewusst und ja, ich will mit dir dein ganzes Leben lang nichts mehr zu tun haben und weg mit dir, ja. Nein, Gott ist einer, der bedingungslos liebt. Egal wie viele Fehler du heute gemacht hast, egal wie viele Fehler du in der Vergangenheit gemacht hast, egal wie du heute da sitzt, Gott sagt dir, ich liebe dich so sehr, dass ich meinen Sohn, das Beste, was ich habe oder hatte, gegeben habe. Das Allerliebste, was ich im Himmel gefunden habe, habe ich gegeben, weil du es mir wert warst. Und da kann sich jeder jetzt angesprochen fühlen. Du warst es wert, dass Jesus gestorben ist für Gott. Du warst es wert, dass er geschlagen wurde. Du warst es wert, dass er gekreuzigt wurde. Du warst es wert, dass er bespuckt wurde. Ja, der Schöpfer des Himmels letztendlich, ja, der von Anfang an dabei war, der Sohn Gottes, wurde geschlagen, bespuckt, gekreuzigt, in die Hölle gegangen, weil du in seinen Augen es wert warst. Und deswegen sage ich, diese Stellung, was wir haben, ist uns oft gar nicht bewusst. Diese Stellung, was wir haben in Jesus, in ihm. Wir sind hochversetzt an himmlische Orte. Wir sind ein Kind Gottes. Wir sind Miterben mit Jesus. Du bist eine neue Schöpfung. Es geht nicht mehr höher. Ja, also deine Karrierestufe, ich weiß nicht, ich habe es dir letztes schon mal gesagt, deine Karrierestufe ist am Ende. Es geht nicht mehr höher. Du kannst nicht höher steigen. Ja. Aber das andersrum heißt es auch, weil du nicht mehr höher steigen kannst, musst du auch nicht mehr irgendwie, andere irgendwie beneiden um irgendwas, eifersüchtig zu sein oder aber auch schlecht von dir zu denken. Ja, du bist ganz, ganz, ganz, ganz oben mit Jesus versetzt. Es geht nicht mehr höher, weil du so toll bist, weil du so cool bist. Nein. Weil es Jesus für dich vollbracht hat. Aber deswegen bist du so toll und so cool. Ja? Aber das muss deine Einstellung werden. Genau das muss deine Einstellung werden. Du bist nicht eine 0815. Du bist nicht die Nummer auf deinem Personalausweis. Du bist nicht irgendjemand. Du bist ein Kind Gottes. Du bist vom Höchsten. Du stammst nicht aus einem vergänglichen, sondern aus einem unvergänglichen Samen, dem Wort Gottes ab. Du stammst von Gott ab. Geboren im Geist aus Gott. Du bist was Besonderes. Du bist was Besonderes. Du bist was Wertvolles. Du bist was Geniales. Und weißt du, wenn Gott seinen Sohn nicht verschont hat, wegen dir, glaubst du wirklich, also für mich, manche predigen das ja, also nicht bei Glory Life, nicht falsch verstehen, aber manche Gemeinden predigen das ja, die predigen, dass es dir schlecht gehen muss, dass Gott dir irgendwelche Sachen auferlegt und so weiter und dass er dich mit irgendwas schlägt und so weiter und so fort. Das ist nicht Gott, das ist ein anderer Gott. Ja, also das ist nicht der Gott, der in der Bibel steht. Ich meine, jetzt kannst du noch sagen, mit dem Alten Testament kommen, ja, Zahn um Zahn, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Hey, Altes Testament, okay, da sind wir vorbei, ja. Wir sind im Neuen Testament angekommen, wir sind in der Gnade angekommen, wir sind in der Liebe angekommen und dort leben wir. Und ganz ehrlich, ich bin glücklich drum und ich bin froh drum, das Gesetz hätte ich total verfehlt. Keine Chance gehabt. Ja? Aber um nochmal zum Punkt zurückzukommen, Gott schenkt dir so einen richtigen, riesengroßen Vertrauensvorsprung. Er hat seinen Sohn gegeben. Gott hat es dir geschenkt. Und es liegt an uns, letztendlich zu sagen, Herr, ich nehme es an. Ja, du liebst mich so sehr. Ich weiß, dass du mich liebst. Ja, ich kann es nachlesen. Und alles andere tue ich jetzt einfach mal weg. Auch ich musste es weg. Ja, ich komme aus dem Katholischen. Ich bin im Katholischen aufgewachsen. Ja, da gab es nicht so bequeme Stühle. Ja, da ist man noch auf der Holzbank gekniet. Hab dann noch beichten gegangen beim Pfarrer und hab 10 Vaterunser gebetet. Dann waren meine Sünden weg und so weiter und so fort. Man kann so viel anders machen, ja, also man kann so viel rausinterpretieren aus der Bibel, aber hey, lasst uns auf eins fokussieren, auf Gott, auf Jesus. Er hat's vorgelebt. Er hat es vorgelebt. Wisst ihr, das Coole bei Jesus ist, bei Jesus kam ein Zolleintreiber. Ja, und der war jetzt nicht einfach so ein Zolleintreiber, dass er sein Geschäft gemacht hat. Der hat nebenher noch ganz schön was für sich eingepackt, ja. Der hat sich mal bereichert. Dann kam, ich nenne es einfach mal so, eine Hure, ja, die hat Ehebruch begangen und so weiter und so fort. Dann kamen ganz viele andere Sünder. Hat Jesus irgendjemand von denen weggeschickt? Niemand. Niemand. Er hat sie mit offenen Armen empfangen. Er hat sie genau da abgeholt, wo sie standen. Der Zolleinnehmer, ja, der war dann so weit, ja, was hat er gemacht? Er hat dann gesagt, ich weiß nicht mehr auswendig, aber ich glaube, er gibt vierfache, gell? Das Vierfache hat er sogar so wieder zurückgegeben an diejenigen. Freiwillig. Jesus hat nicht gesagt, du musst. Er hat's freiwillig getan, weil er Jesus erkannt hat, weil er gekannt hat, hey, das Geld ist wurscht, egal. Ich will ihm nachfolgen. Ich will dieses ewige Leben letztendlich, wusste er wahrscheinlich damals noch nicht, ich weiß es nicht, aber er will ihn haben, ja. Aber wisst ihr, wen Jesus abgelehnt hat? Die Pharisäer. Und weißt ihr warum? Ja, sie dachten alle, sie wüssten es besser. Ich kann es besser, ja, ich weiß es besser, ja, ich. Die hat er gesagt, weg. Weißt du, wenn du zu Jesus kommst und kapitulierst, ist Jesus der Allerletzte, egal mit was du kommst. Und wenn du was ganz Schlimmes getan hast, es ist der Letzte, der sagt, geh weg. Ja. Aber alle die sagen, ich kann's besser, die lässt er laufen. Ja. Die lässt er laufen. Und dann sagt er auch, guck mal, was passiert. Ja. Und das hat er auch bei mir gemacht. Er hat mich oft laufen gelassen. Ja. Er hat mich oft laufen gelassen. Und das ist das Schöne am freien Willen. Ja. Wir sind frei zu entscheiden. Wir sind keine Roboter, wir sind keine Marionetten oder irgendwie was, sondern du darfst frei entscheiden, für was du dich entscheidest. Und Jesus möchte nun mal, dass wir uns für ihn entscheiden. Und wenn du dich für ihn entscheidest, dann darfst du aber auch davon ausgehen, dass alles vollbracht ist. Du musst nichts mehr draufsetzen. Und das, wie gesagt, gibt dir eine gewisse Leichtigkeit im Leben. Weißt du? Ich weiß nicht, ob's ihr auch kennt, aber ich bin dann so ein Typ, da ist ein gewisser Druck dann immer mal wieder da. Ja, ich muss performen, ich muss das machen, ich muss jenes oder dieses gut machen und so weiter und so fort. Vielleicht kennt ihr das auch, ja. Und danke für den Herrn, ja. Es wird immer leichter bei mir. Ich baue mir immer weniger Druck auf, weil ich sage, okay, ich kann mir jetzt einen riesen Druck aufbauen, aber es bringt mir nichts. Das Einzige, was passiert ist, dass mein Hirn anfängt, ja, schlechte Gedanken kommen, ich nicht mehr schlafen kann und ständig irgendwo, ich eingeengt bin. Und ich habe immer wieder, also es kommt ab und zu noch, sage ich ganz ehrlich, ja, bin ja ehrlich zu euch, aber ich komme dann immer dagegen und sage, nee, ich nehme diesen Druck nicht an. Herr Jesus, du hast einen perfekten Plan für mein Leben, du weißt, wie mein Leben ausschaut, ich will leben, so wie du es geplant hast, deswegen vertraue ich mich jetzt dir ganz an, jeder Druck muss jetzt gehen in Jesu Namen und ich weiß, dass es genau so gut wird, wie es gut gehen muss und ich weiß, dass genau das passiert, was passieren muss, damit ich mein Ziel am Schluss erreiche. Und weißt du, was passiert? Der Druck ist weg. Der Druck ist einfach weg. Und du kannst besser schlafen. Du kannst besser wieder aufstehen. Und es wird einfach einfacher. Ja? Und die Freude nimmt zu. Ja, die Freude nimmt zu. Ja, jetzt habe ich hier einiges übersprungen. Gehen wir mal weiter. Philipper 4, Vers 19, auch schon wieder amplified, sorry. Aber ich finde da immer, da sind ein paar Sachen einfach so gut übersetzt. In Philipper 4, Vers 19 heißt, und mein Gott wird all deine Bedürfnisse großzügig erfüllen, vollständig erfüllen, in Klammer, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und weißt du, sein Reichtum kennt keine Grenzen. Ja, es kennt keine Grenzen. Und er wird alle deine Bedürfnisse, alles, was dich angeht, wird er erfüllen. Ja. Bevor ich zu Jesus gekommen bin, habe ich immer gedacht, solche Versammlungen wie hier, ja, ist irgendwas für Leute, die haben keinen Plan, die kommen mit ihrem Leben nicht klar, müssen sich halt hier versammeln, damit sie irgendwie was Positives noch haben in ihrem Leben, ja, und irgendwas Positives noch erfahren, damit sie irgendwie lebensfähig noch sind, ja. War mein Gedanke, oute mich. Sorry auch da dafür. Ich gehöre selber dazu. Zu uns, zu euch. Ja. Und meine Bedürfnisse waren immer Party, ja, die Welt und alles Mögliche. Und ich habe einfach festgestellt, nichts davon hat mich irgendwie, hat meinen Hunger in irgendeiner Weise irgendwie gestillt. Es war immer eine Leere. Es war, nach jeder Party ging es mir nicht gut. Ja, lag wahrscheinlich am Alkohol, aber aber auch nach einer Woche oder zwei, es war immer diese Leere da. Es war ein kurzer Glücksmoment und es ging wieder runter. Es war jedes Mal eine Achterbahnfahrt. Hoch, runter und das Traurige daran war, es ging nicht stetig höher, sondern es ging stetig runter. Ja. Und ich bin so froh, dass ich Jesus einfach, dass Leute da waren, die mich zu Jesus geführt haben, die nicht locker gelassen haben. Die haben mich zum Gottesdienst mitgeschleppt. Ja, vielleicht bist du heute auch mitgeschleppt worden. Ja, dann nimmst der Person nicht übel. Ja, ich bin, glaube ich, 10, 20 Mal oder noch öfters zum Gottesdienst mitgeschleppt worden. Ich habe mir mal gedacht, was will ich da drin, ja? Irgendwann haben die Leute auch noch angefangen, da war ich in so einem mehr charismatischer, dann haben sie angefangen, die Hände hochzuhalten. Ich habe zu meinem Freund gesagt, was machen die da? Ja, warum heben die jetzt die Hände hoch, ja? Ja, die preisen Gott. Und ich dachte mir, hey, bin ich hier im falschen Film, ja? Ganz, ganz, ganz komisch. Ja, dann haben die angefangen, in Sprachen zu sprechen. Ich dachte, was tun die denn jetzt, ja? Irgendwie total verkehrt am Platz. Aber ich sage euch, irgendwann hat Jesus mein Herz berührt. Irgendwann hat er gesagt, wow, da war so ein Brennen in mir, ja. Da kam der Heilige Geist in mich hinein und ich habe Feuer gefangen und ich sage euch, ich konnte nicht mehr aufhören, ja. Ich musste das lesen, ich musste die Bibel lesen, ich musste da hingehen, ich wollte einfach mehr von ihm, ja. Da kam das richtige Feuer und schwupps hat er mich gehabt und schwupps, sage ich euch, war die Leere weg. Ab diesem Zeitpunkt hatte ich nie wieder in meinem Leben eine Leere in meinem Inneren. Es war erfüllt. Und seit diesem Zeitpunkt musste ich nicht, ja. Also ganz am Anfang, ja, ich habe gern noch Alkohol getrunken, ich bin auch gern noch auf Partys gegangen, obwohl ich auch den Heiligen Geist in mir hatte, ja. Aber ich habe in mir langsam immer wieder mehr aus meinem Herzen heraus, ich will das gar nicht, ja, ich will das gar nicht. Ich habe aber gemerkt, ich bin alleine nicht klargekommen. Also habe ich gebetet und habe gesagt, Jesus, hol mich da raus. Ich will nicht jedes Wochenende auf eine Party gehen. Ja, ich will das alles gar nicht mehr, ja. Kannst du sagen, da wäre einfach nicht mehr hingegangen. Ich konnte es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war da so drin, ich konnte nicht raus. Ja, aber Jesus hat es, Schritt für Schritt hat er mich da rausgeführt und Schritt für Schritt hat er mein Leben verändert und Schritt für Schritt verändert er mich auch heute noch. Immer mehr und mehr und mehr. Deswegen, egal wo du heute stehst, weißt du, wir sind alle auf dem Weg. Keiner ist perfekt. Keiner ist am Ende, ja, weil wenn du am Ende wärst, ja, dann wärst du Jesus gleich, ja. So wie er ist, so sind auch wir im Geist, ja, aber unsere Seele braucht halt noch den gewissen Tritt immer mal wieder. Genau, ich weiß jetzt zwar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin, aber ich glaube, es war wichtig. Genau. Und ein ganz, ganz, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, was auch, ich weiß nicht, ich so oft erlebe ich das auch für wenn ich für Leute bete, ja, kommt nicht rein und verdammt euch selber. Bitte, tut mir diesen Gefallen. Verdammt euch niemals selber. Sagt niemals zu euch selber, ich bin schlecht, ich kann das nicht oder ich bin nicht fähig oder alle anderen sind besser, ja. Alle anderen haben es besser, ist auch nicht so gut, ja. Aber tut das bitte nicht. Wir leben unter der Gnade. Und ich sag's nochmal, ich glaube, Die Mehrzahl der Personen, die hier drin sitzen, haben es mehr verdient, zu Jesus zu kommen als ich. Aber es ist einfach seine Gnade. Es ist einfach ein Geschenk. Ja? Und wir dürfen dieses Geschenk annehmen. Und mit den Aussagen wie, ich bin's nicht wert, ich kann's nicht, alle anderen können's besser, auch da schmeißt du das vollbrachte Werk weg. Du schmeißt es einfach weg. Du sagst einfach zu Jesus, du hast zwar ganz viel Gutes getan, aber für mich reicht's nicht. Weg da damit. Weg da damit. Gnade ist unverdiente Gunst. Es ist unverdiente Gunst. Und ich brauche diese Gnade Tag für Tag, Stunde für Stunde, Sekunde für Sekunde. Weil glaubt mir ganz ehrlich, ich habe immer noch Sünde in meinem Leben, immer wieder. Ja? Auch ich bin nicht unfehlbar und auch ich sündige Tag für Tag und Tag für Tag, immer wieder. Ich brauche die Gnade. Aber ich weiß eins, Jesus hat meine Schuld getragen, die ich getan habe, die ich gerade tue und die ich machen werde. Ich darf jederzeit zu ihm kommen. Der Vorhang ist zerrissen. Jesus hat's vollbracht. Er lebt in mir. Wenn Gott mich anschaut, sieht er nicht meine Schuld, die ich gerade getan habe, sondern dann sieht er Jesus in mir. Und ich darf einfach freien Zugang zu Gott haben und darf sagen, hey, sorry, ist mir gerade passiert, mal wieder. Vielleicht zum 20.000. und 1. Mal ist es mir wieder passiert. Aber ich weiß eins, ich nehme diese Vergebung in Anspruch. Ich nehme diese Gnade in Anspruch. Ja, also, bitte, lebt in dieser Gnade. Lasst diese Gnade in eurem Leben Freiraum. Das ist so wichtig. Das ist, ja, der Teufel kommt immer wieder und redet dir ein. Das hast du nicht gut gemacht, da warst du nicht perfekt. Boah, zu deinem Mitmenschen hast du gerade irgendwas Schlechtes gesagt. Boah, da warst du auch nicht gut. Und was hast du der jetzt gesagt? Ja, oder wie hast du da reagiert? Und so weiter und so fort. Er versucht dich ständig irgendwo in Verdammung zu bringen. Er versucht dir ständig irgendwie weiszumachen, dass du nicht gut genug bist, heute rauszugehen, das Evangelium zu verkünden oder irgendjemand ins Gesicht zu schauen, ja, oder irgendwas zu tun. Ja, letztendlich, wir haben alle Wünsche in uns drin, ja. Gott hat uns Wünsche hineingelegt, Träume hineingelegt, ja. Und der Teufel versucht, jeden Traum zu blockieren. Weil wenn du in deinem Traum lebst, wenn du auf dem Weg gehst, wo Gott hat für dich, dann lebst du im Sieg. Ist blöd für einen Teufel. Ja, es ist ganz blöd, wenn du auf die Straße rausgehst und Menschen von Jesus zu erzählst. Ist ganz doof für ihn, ja. Ist ganz doof, wenn du hier reinkommst und dich auch noch freust. Blöd für ihn. Kommt nicht gut bei ihm. Überhaupt nicht. Aber, hey, du hast allen Grund zu freuen dich. Du hast allen Grund auf die Straße zu gehen. Du hast allen Grund letztendlich frei zu sein, weil Jesus es für dich getan hat. Lass dir nichts anderes mehr einreden. Nichts. Denk immer dran. Gnade. Gnade. Und wenn du es nicht verdient hast aus deiner Sicht, dann ist es trotzdem Gnade und du hast es wieder verdient. Ja, weil es einfach Jesus getan hat. Amen. Ja. Amen. Früher mussten, was weiß ich, wie viel tausend Stiere und Kälber und so weiter geschlachtet werden, damit irgendwie die Schuld bedeckt ist. Jesus hat es ein für alle Mal verbracht. Sein Blut ist kostbar. Sein Blut war letztendlich hat alles beinhaltet, ja. Und sein Blut ist so kostbar, dass du heute sagen kannst, juhu. Halleluja. Römer 11, Vers 6, damit ihr auch mal merkt, dass ich nicht mehr das alles ausgedacht habe, ja. Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Es kommt nicht auf deine Werke drauf an. Es kommt nicht drauf an, was du alles Tolles gemacht hast. Es kommt drauf an, dass du in dieser Gnade lebst, in dieser Beziehung mit Jesus, in dieser Liebe, ja. Ich bete noch für meinen Vater immer wieder. Der hat mir dir letzt erklärt, weißt du Christian, wollte ich auch wieder zu von Jesus so erzählen, hat er mir erzählt, weißt du Christian, ich bin eigentlich ein ganz guter Mensch, ich gucke das um mich herum, ja, dass ich nichts Schlechtes mache und so weiter und also das ist so mein Ding und ja, sage ich, ja, der Ansatz ist gut, Ja, ist ja okay. Aber es kommt nicht darauf an, was du tust, sondern es kommt darauf an, wen du hast. Und du brauchst Jesus. Du brauchst ihn. Hat er noch nicht ganz geschluckt, aber ich bin dran. Also ich, das kommt noch. Das kommt noch. Genau. Weil wir würden uns wieder, wie die Pharisäer, ja, wenn wir aus Werken alles, ja, boah, heute war ich wieder cool. Ich bin heute in Hamburg gewesen, ja, war ich da gestanden. Hey, alle haben mir zugehört, haben auch mal applaudiert. Ich war heute wieder so toll, ja, Herr, und da kriege ich wieder ein Bienchen, ne? Nee, das ist das verkehrte Denken. Es ist das verkehrte Denken. Umso höher du steigst, auch im Reich Gottes, desto mehr wirst du ein Diener. Jesus hat es uns vorgemacht. Er war der größte Diener. Er hat nicht gesagt, hey, bin ich toll, bin ich klasse und ich hab's heute habe ich wieder gezeigt, ne? Heute habe ich wieder keine Augen gehabt und ich habe Augen rauswachsen lassen, ja, da war ich wieder der Kracher, ja, übers Wasser bin ich auch gelaufen, ja, und der Sturm habt ihr gesehen, hat von mir getrotzt. Nein. So. Hätte er machen können, ja? Der hätte noch viel mehr machen können, ja? Den Blinden hat er sehen gemacht, Dämonen, ja, eine ganze Legion war da drin, hey, ja, und draußen waren sie. Guckt mich mal an, was ich für ein toller Hecht bin. Jesus. Jesus war einer, der kam, um zu dienen. Jesus war jemand, der mit Liebe kam. Ja, seine Aufgabe, sein Ding war nicht, ich will es allen mal zeigen, wie toll ich bin. Sondern sein Ding war, er will die Liebe weitergeben. Er will uns den Vater zeigen. Er will uns zeigen, wie das Vaterherz schlägt, wie Gott über die Menschen denkt, was er möchte, ja. Und da damit, aus dieser Liebe heraus, hat er die Wunder getan. Aus dieser Beziehung heraus hat er diese Wunder getan. Aus diesem Dienen heraus, ja, er hat sogar den Jüngern die Füße gewaschen. Hey, ganz kurz mal für unser Gehirn, muss ich auch ab und zu mal immer wieder ins Gedächtnis rufen. Derjenige, der Himmel und Erde erschaffen hat, das ganze Universum, ohne denjenigen wärst du und ich nicht hier. Der hat Füße gewaschen. Füße gewaschen. Und wir denken ab und zu, ja, bloß weil uns jemand blöd ankommt, ja, dem muss ich jetzt auch blöd kommen. Hey, das hast du gar nicht mehr nötig. Ja, das hast du nicht mehr nötig. Und wisst ihr, ich glaube, in den Gemeinden wäre es viel leichter, wenn wir mal aus dieser Liebe heraus agieren würden, statt ständig zu gucken, wer hat wen jetzt blöd angeguckt, was hat derjenige falsch gemacht, ja, und wie hat der sich schon wieder angestellt? Ja, das heißt jetzt nicht, dass jeder machen sollte, was er, ohne irgendwie was, ja. Also Jesus hat auch, aber aus der Liebe heraus hat er's getan. Er hat nicht getan, ja. Ich nehme dich jetzt als Beispiel, ja. Du hast dich heute so beschissen benommen, ja. Das ist grausam, dass du hier schon wieder sitzt. Und jetzt sitzt du hier auch noch ganz vorne, ja. Hey, klar. Nein. Er wäre hergekommen, hätte gesagt, hey, es ist schön, dass du hier sitzt. Ich freue mich so sehr, dass du, ja, komm eigentlich noch näher zu mir. Komm noch näher zu mir. Und das, was vorher war, hey, nächstes Mal einfach guck's mit anderen Augen an, guck's aus meinen Augen an, dann läuft's auch viel, viel, viel besser, ja. Er würde aus dieser Liebe heraus agieren. Weißt du, das ist auferbauend. Wenn ich zu ihm sage, er ist der Schlechteste, ja, und er soll bitte nach hinten gehen, glaubst du, der kommt nochmal? Der kommt nie wieder. Das ist das letzte Mal, und er sagt, wenn der Christian kommt, bin ich auf keinen Fall mehr hier, ja. Ja, aber genauso wie wenn Jesus durch die Straßen geht, ja, dann war eine Liebe, es war eine Anziehungskraft. Der hat keinen verurteilt, im Gegenteil, ja. Er hat gesagt, der, wo von euch Sünde begangen hat, der werfe den ersten Stein. Keiner hat den Stein geworfen, weil jeder gewusst hat, er hat gesündigt. Keiner ist besser. Deswegen ist unsere Aufgabe, ja, einander zu ermutigen. Zu sagen, hey, okay, war vielleicht nicht ganz okay, aber guckst du mal aus dem Blickwinkel an und du bist trotzdem, du bist super, du bist genial. Gott hat dich genial gemacht und komm, jetzt geht's weiter und nächstes Mal wird's besser. Ja? Und glaub mir, da wird's einiges sich in der Gemeinde auch ändern oder in den Gemeinden, wenn wir so miteinander umgehen, statt immer Fingerpointing. Na, die anderen, na, die machen eh alles nur Scheiße, wir sind die Besten, ja, mit denen reden wir gar nicht mehr, oder mit dem, den habe ich eh gefressen, weil der hat mich am Sonntag, hast du es gesehen, ne? Der hat mich schief angeguckt, ne? Ja, irgendwie hat er sogar vielleicht noch seine Augen verdreht, hatte ich so. Mit dem rede ich nichts mehr. Das wird nichts. Das wird nichts, ja. Wir sind ein Leib. Ein Leib. Und aus dieser Liebe heraus müssen, dürfen wir das Wort verkündigen. Ja, du kannst ja auch nicht rausgehen beim Evangelisieren und sagen, ja, machen manche. Hey, wenn du jetzt nicht Jesus anbist, ja, du bist verloren, du bist das Schlimmste, du bist das Allerletzte, ja, du bist ein Sohn der Hölle und aus ist es mit dir. Also nimm jetzt gefälligst Jesus an. Weiß nicht, wie gut du da dabei bist beim Evangelisieren. Ich weiß nicht. Aber ich war toll, ich habe die Wahrheit gesprochen. Ja, du hast die Wahrheit gesprochen, aber ich weiß nicht, ob du das Herz berührt hast. Im schlimmsten Fall hast du, wie es die Welt macht, Angst gesät. Ja. Und wisst ihr, wie es am besten funktioniert mit Marketing heutzutage? Angst. Angst. Ja, da reagieren sie alle. Angst. Aber das ist nicht der Geist, den wir haben wollen. Ja, wenn wir zurückblicken, ja, ich gehe mal nur zurück bis zu Corona, ja, Angst, Angst, Krieg, Angst. Es wird ständig, wird dir Angst suggeriert. Überall, wo du hinkommst, wird dir Angst suggeriert. Hey, es ist kein Wunder, ja, dass, wenn du mal irgendwie Nachrichten liest oder so, du dir einen Geist der Angst einfängst. Ganz ehrlich. Da müssen wir echt aufpassen, weg da damit. Wenn du merkst, irgendwie kommt was in dein Herz, wo dich anstupst, ja, weg da damit. Sofort weg da damit. Aber, jetzt weiß ich nicht mehr, auf was ich raus wollte. Ja, Liebe. Ah, Liebe. Liebe war mal. Genau. Auch da, unsere erste Priorität, unser Fokus, Gott ist Liebe. Und wenn du Lia, wenn du Gott in deinem Leben haben möchtest, wenn du Gott in deinem Tun haben möchtest, dann aus der Liebe heraus. Immer aus der Liebe heraus. Genau, fantastisch. Immer aus dieser Liebe heraus, wisst ihr? Und immer aus einem Herzen des Dienens heraus. Ja? Immer das. Wenn ich eins bei Glory Life, ich habe mehrere Sachen, also, aber selbst der Pastor, ich habe den Pastor, und auch wenn ich einen Fehler gemacht habe, ja, ich habe den Pastor noch nie erlebt, wie er mich einen Kopf kürzer gemacht hat. Niemals. Macht er nicht. Auch die Pastorin nicht. Sie machen das nicht. Und das habe ich so sehr bewundert an dieser Gemeinde, wo ich dazugestoßen bin. Ich komme aus einer Gemeinde heraus, wo immer gleich du, ja, das war eh Katastrophe. Da wurde es noch vor allem bloßgestellt, ja, wie schlimm du bist. Aber ich komme aus einer Gemeinde heraus, wo wirklich so Druck da war, Angst da war, ja, weil du das nicht richtig gemacht hast, deswegen ist Gott jetzt nicht mehr für dich, so in der Art. Oder wenn du das nicht tust, dann wird's nichts mehr mit deinem Leben, weil dann passiert das und das, ja, weil Gott dann nicht mehr für dich ist. Aus so einer Gemeinde komme ich raus. Und ich bin wirklich, ich habe eine Weile gebraucht, ganz ehrlich, wo ich dann in die Glory Life gekommen bin, habe ich mir immer gedacht, oh, der Pastor ruft mich an, oder ich war beim Pastor dann, habe ich immer gedacht, jetzt kommt irgendwas, ja, jetzt kommt irgendwas Schlechtes, ja, und jetzt kommt, oh, das kannst du nicht und so weiter. Und teilweise kämpfe ich immer noch, ich muss diesen Gedanken wegmachen, immer wieder, ja, und ich muss immer sagen, nein, das stimmt nicht, ja. Ich habe, wie gesagt, auf was ich hinaus wollte, ist, der Pastor ist immer aus der Liebe heraus, ja. Er sagt dir vielleicht schon, nächstes Mal machen wir das anders, ja, aber da davor erzählt er dir 10 Sachen, die gut waren, ja. Und dann sagt er halt beim 11. sagt er dir dann noch, beim nächsten Mal guckst du vielleicht da drauf ein bisschen. Aber es ist immer auferbauend. Ich bin noch nie von Glory Life rausgegangen und war deprimiert. Noch nie. Ist mir noch nie passiert. Und meiner früheren Gemeinde, glaubt mir, danke für die Pastoren, ja. Und meiner früheren Gemeinde, glaubt mir, ich bin rausgegangen, hatte Angst. Ich hatte Angst, wenn ich das jetzt nicht tue und so weiter. Ich hatte richtige Angst. Aber das ist der falsche Geist. Und das hat man dann auch gesehen. Also die Gemeinde gibt's heute auch nicht mehr. Aber das driftet dann irgendwann komplett ab. Gott ist Liebe. Und wenn du Liebe haben möchtest, dann aus die, wenn du Gott haben möchtest aus in deinem Ding, wenn du Leben haben möchtest in diese Bereiche, dann lade die Liebe ein. Und aus dieser Liebe heraus lebe es. Amen. Wie spät ist es denn eigentlich? Wie lange habe ich noch? Oh, ich habe schon, ne? Ich bin noch nicht mal bei der Hälfte. Nein, ich kürze ab. Ja, da muss ich wiederkommen. Ich kürze jetzt einfach ab. Wir gehen jetzt out of script und ich kürze ab. Was ich euch heute Abend mitgeben will, wollte, wie ich euch ermutigen möchte, ist, macht euch das Leben nicht schwer. Nochmal, ich habe es zu Anfang betont, aber es ist wirklich so wichtig, dass ihr das wisst. Du hast einen Auftrag hier in dieser Welt. Egal wie alt du heute jetzt vielleicht bist, egal wie jung du bist, egal wie es dir gesundheitlich geht oder was auch immer, mit was du gerade zu kämpfen hast, heißt trotzdem, du hast einen Auftrag. Du kannst den Auftrag aber nur erreichen, wenn du Teamwork machst mit dem Heiligen Geist, mit Jesus. Alleine wirst du scheitern. Du wirst in die verkehrte Richtung laufen. Es wird nicht funktionieren. Ja? Und wenn du in die verkehrte Richtung läufst, dann wird's anstrengend. Und es tut weh. Ja, und du merkst, wie Kraft geht. Deswegen, lass dich reinfallen. Lass dich wirklich reinfallen in diese Ruhe, in diesen Frieden. Und da möchte ich wirklich zum Schluss jetzt einfach auch nochmal mit euch beten, ja. Es aktivieren nochmal diesen Frieden, weil ich glaube wirklich, es ist gerade so wichtig auch für euch, aus diesem Frieden, aus dieser Ruhe, aus dieser Liebe heraus zu starten. Ja, ich habe, wo ich hierher gekommen bin, habe ich Gott gefragt, was kann ich euch weitergeben, ja? Und Gott hat mir einfach ein Bild gezeigt. Es war letztendlich ein Leuchten von euch, von jedem Einzelnen, aber auch ein Leuchten von dieser Gemeinde, ja? Ein Strahlen, ein Anziehungspunkt letztendlich, wo ihr geben dürft, wo Leute wirklich in dieser Zeit, wo links und rechts Angst ist, wo sie Frieden erfahren dürfen, wo sie Ruhe erfahren dürfen, wo sie diese Liebe erfahren dürfen, wo nicht mit Fingerpointing gezeigt wird, wo nicht gesagt wird, boah, wenn du dein Leben anguckst, du bist ja der Letzte. Nein, wo einfach gesagt wird, hey, es ist egal, Gott liebt dich, komm rein, lass dich einfach verändern von ihm. Und ich glaube wirklich, dass Gott das für euch freisetzen möchte, für euer persönliches Leben, aber auch für euch als Gemeinde, ja, wo ihr einfach das nächste Level letztendlich erreichen dürft, ja. Und wenn ihr dafür seid, wenn ihr mitmachen wollt, ja, ihr dürft sitzen bleiben, ihr dürft aufstehen, wie ihr möchtet, ja, aber geht einfach im Gebet mit. Und ich möchte einfach, dieses Gebet über euch, über Glory Life Hamburg einfach auch aussprechen. Ja, und Herr Jesus, wir bitten dich jetzt wirklich um Vergebung, wo wir abgewichen sind, ja, wo wir gedacht haben, wir können es besser wie du, wo wir dich nicht einbezogen haben, auch im Alltag, wo wir ohne dich gegangen sind, wo wir Entscheidungen vielleicht auch, schwere Entscheidungen auch für uns alleine getroffen haben, wo wir einfach ja letztendlich falsch abgebogen sind, Herr, vergib uns jetzt da. Und ich danke dir, Herr, wirklich für ein neues Level. Und ich habe das so stark im Geist, ein neues Level auch bei jedem persönlich, ja. Ich danke dir, Herr, dass du jetzt reinkommst, bei jedem Einzelnen, Herr, ihn hochhebst in ein neues Level, tiefere Liebe, Herr. Ich setze tiefere Liebe jetzt wirklich frei, diese Vaterliebe, Herr. Ich danke dir, Herr, bei jedem Einzelnen setze ich das jetzt frei, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wenn sie wirklich, ja, ich habe so einfach, wenn ihr heute Abend nach Hause geht, im Bett liegt, dass ihr sagt, wow, ich bin so überwältigt, immer noch von seiner Liebe, Herr. Ich danke dir, das ist wirklich ein neues Level und das setze ich jetzt frei in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke für deinen Liebestrom. Und ich habe einfach auch noch so einen Geist gesehen, ja, wie so ja, ist jetzt bildlich ausgedrückt, wie so eine richtige Röhre vom Vaterherz in dein Herz geht und wie die Liebe fließt, Herr. Danke, Herr, da gibt's keine Verstopfung mehr, sondern die Liebe fließt in Jesu Namen. Und ich danke dir auch, Herr, für Freiheit, Freiheit und Frieden, vor allem Frieden, für Shalom. Shalom, Shalom, Herr, ich spreche Shalom über jeden Einzelnen aus, ja, der viel mehr ist als Friede. Ja, ich danke dir, Herr, für Wohlergehen. Ich danke dir, Herr, für Versorgung, Herr. Da, wo heute noch finanzieller Mangel ist, ja, und ich glaube wirklich, dass es der eine oder andere da, wo auch ein bisschen wo ein bisschen finanziellen Mangel da gerade da ist, ja, ich setz es frei in Jesu Namen, dass das Geld dir nachfolgt, ja, dass du nicht dem Geld nachfolgst, sondern dass das Geld dir nachfolgt, dass übernatürliche Wunder da sind, übernatürliche Versorgung da ist, und das setze ich jetzt frei in Jesu Namen. Danke, Herr. Ich danke dir, Herr, dass jeder Mangel verschwindet, Herr, auch Beziehungsmangel, Herr, ja, wo Beziehungen vielleicht im Bruch sind, ja, wo Beziehungen vielleicht nicht. Ich danke dir, wir setzen da jetzt wirklich deine Liebe frei in diese Beziehung hinein. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr, dass deine Liebe jetzt fließt. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Und ich danke dir, Herr, auch für die Gemeinde, für Glory Life Hamburg, Herr. Ich danke dir, dass dieses ein Ort ist, wo Liebe fließt, Herr. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dass das ein Ort ist, wo leuchtet, Herr. Ich danke dir, Herr, dass das ein Ort ist, wo Menschen angezogen wird, aus der ganzen Umgebung, aus ganz Hamburg und weiter, Herr. Ich danke dir, Herr, dass da einen Fluss da ist, ja, ein geistlicher Fluss da ist, der jetzt ausgeht in alle Richtungen, Herr. Und wo du sagst, da sind Herzen offen, wo du reinziehst, Herr, wo du reinbringst, Herr. Ich danke dir, Herr, dass ein neues Level diese Gemeinde jetzt geht, Herr, in ein neues Level hineinkommt, Herr, in ein neues Level dieser Liebe, Herr, in ein neues Level, Herr, wo sie sagen, wow, da ist was Neues jetzt aufgebrochen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass sie es merken, Herr. Und ich danke dir, Herr, auch für die Gemeinschaft untereinander, dass sie sagen, wow, da ist jetzt was passiert. Da ist was passiert. Da kommt kein Blatt da dazwischen, sondern da ist Liebe. Da ist Liebe. Da ist bedingungslose Liebe. Göttliche Liebe setze ich jetzt frei. In Jesu Namen. Amen.